Ich bin nicht so ein weißes Stück Scheiße. Ich bin besser als ihr alle. Ich übertreffe euch im Lernen. Ich übertreffe euch im Lesen. Ich übertreffe euch im Denken. Ich übertreffe euch im Philosophieren. Und ich werde euch überleben. Glaubt ihr, dass ihr mich mit ein paar Schlägen ins Kreuz wirklich umhauen könnt? Glaubt ihr das? Und allen Städten wie die Fahnen der Vollpropheten.